Ja. Achso, soll ich loslegen? Mhm. Okay, man hat deinen Kaffee trinken übrigens. Hallo und herzlich willkommen zu Ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Hallo. Auch von mir ein Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, schön, dass ihr da seid. Yeah. Unser heutiges Thema ist ja Geduld und Ausdauer. Ah, sehr cool. Wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen, Guido? Erzähl mal. Also eigentlich war das ja ein Vorschlag von dir, aber mich juckte das Thema natürlich auch aktuell in den Fingern, ja. Einfach weil die aktuelle Situation ja auch sehr viel Geduld von uns fordert oder ja, also wir brauchen jetzt aktuell viel Geduld, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch der Grund, warum mich das so beschäftigt hat. Ich habe in letzter Zeit wirklich sehr gemerkt, dass die Leute oder meine Umgebung, ob es jetzt bei der Arbeit ist, im Freundeskreis, Familie oder sonst irgendwas, die Leute können echt keine sich nicht Geduld. Gedulden. Ja, die können sich wirklich nicht gedulden. Aber was ich auch gar nicht so schlimm finde, weil, also was heißt nicht schlimm? Es liegt, glaube ich, auch teilweise am System. Darauf möchte ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Weil ich glaube, das System ist so aufgebaut, dass immer alles sofort da sein sollte. Alles sofort aber funktioniert. Aber so ist es jetzt erst aufgebaut, ne? Also ich kann mich, das ist ein sehr guter, also du sagst, das System ist so aufgebaut, dass man gar nicht Geduld haben kann. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückrechne, gerade so meine Kindheit oder ja unsere Kindheit, sage ich mal, wir sind ja eine Generation. Ich finde, früher musste man auf alles länger warten und dadurch hatte man auch mehr Geduld. Ja, genau das meinte ich auch. Also momentan durch das Internet, durch die High-End-Endgeräte als Amazon Prime, alles Mögliche, du bist sofort da. Also Expressversand. Ja, und auch so, wie soll ich sagen? Egal, was du machst, es muss sofort funktionieren. Und sobald es irgendwie nicht funktioniert oder nicht läuft, fangen die Menschen an, sofort ungeduldig zu werden. Ja, ja. Und das ist mir genau momentan jetzt aufgefallen, weil durch die Sondersituation natürlich auf einmal nicht mehr alles so ist, wie es eigentlich vor 5, 6, 7 Wochen war. Ja, man kann nicht mehr zum Friseur gehen. Ja, genau, man muss sich gedulden, man kann nicht mehr zum Friseur gehen. Irgendwie ist alles anders, alles ist neu, man weiß nicht, was jetzt kommt. Man muss länger an der Schlange stehen, wenn du im Supermarkt willst. Also mir fällt das auf, ganz viele Leute sind so ungeduldig. Wenn die irgendwo durch wollen, ballern die einfach dran vorbei, ohne Abstand zu halten. Weißt du? So, weil es ist ja selbstverständlich eigentlich. Ne? Ja, so, man geht einfach vorbei und keiner will warten. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass momentan halt ganz andere Probleme die Leute beschäftigt. Das dann wiederum dazu führt, dass die schnell das Problem gelöst haben wollen. Aber das Problem kann nicht so schnell gelöst werden. Ja. Also weil das System einfach momentan überholt ist durch die Sondersituation. Das System funktioniert nur in Klammern gesetzt. Und dadurch ist es so, dass die Menschen halt ein Problem haben, dieses Problem schnell lösen wollen, was ja auch legitim ist. Jeder möchte natürlich so schnell wie möglich sein Problem lösen. Aber es geht halt nicht. Und auf einmal sind die mit Situationen konfrontiert, die sie nicht gewohnt sind bis vor kurzem, weil immer alles super funktioniert hat, ne? Ich glaube auch, wir sind auch ein bisschen verroht. Und zwar so, was so Unterhaltung angeht oder auch Wohlstand, Luxus und alles. Man ist irgendwie auf so einem krassen Level getriggert, was das alles angeht, dass man auch, sage ich mal, so auf einem gewissen Level einfach nur noch das Beste vom Besten will und dann auch nicht mehr darauf warten kann. Weißt du, was ich meine? Ja, und sich nicht mit irgendwas anderem zufrieden gibt. Ja, total. Wobei etwas, was ein bisschen schlechter ist, nicht unbedingt im Allgemeinen schlecht sein muss. Ja, aber das hat ja nichts mit Zufriedenheit oder Unzufriedenheit zu tun. Man kann ja, also finde ich, man kann ja auch, man muss sich ja nicht mit einer Sache zufrieden geben, aber man kann warten. Also ich muss mich jetzt ja nicht damit zufrieden geben, dass ich jetzt eine Kugel Schokoladeneis kriege, obwohl ich vielleicht, wenn ich 10 Minuten warte, eine Kugel Eis mit Mozartkugelgeschmack bekomme oder so, weißt du, so mit Marzipan-Schokolade oder keine Ahnung was, ne? So, also ich muss mich damit ja nicht zufrieden geben. Ich kann ja darauf warten. Und da ist ja auch wieder die Ausdauer wichtig, ne? Man kann ja auch auf etwas hinarbeiten oder auf etwas hinwarten. Also das, ja, ich stimme da überein. Aber ich glaube, dazu wollte ich jetzt auch gleich eigentlich direkt kommen. Das ist eine perfekte Möglichkeit für eine Überleitung. Zu unserem Blitzlicht. Was verbindest du mit dem Begriff Geduld? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Warten. Ja, okay, warten. Und ich glaube, also wenn ich jetzt ganz stumpf sagen würde, ich habe dazu auch irgendwo mal ein Zitat gelesen. Also jetzt nicht zur Vorbereitung auf diese Folge, sondern schon länger her. Da ging es darum, Geduld ist die Art und Weise, wie du wartest. Und wenn du geduldig bist, dann wartest du ganz anders, als wenn du ungeduldig bist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich so ganz ehrlich, warte mal ganz kurz, ganz ehrlich, ich sag die ganze Zeit, weißt du, was ich meine? ich weiß, was du meinst, weil so ein ähnliches Zitat habe ich heute auch, also hatte ich mir schon angeschaut, das ging folgendermaßen, ich muss gerade nochmal überlegen. Geduldig sein heißt nicht besser warten zu können, sondern geduldig zu sein bedeutet, dass man beim Warten einfach nur glücklich ist. Ja, ja. Okay. Ich finde, die Leute haben auch keine Vorfreude mehr, ne? So, ich finde auch, wenn man jetzt mal überlegt, so früher, da hat man so, keine Ahnung was, eine Serie, wenn die rauskam, so, da kam die noch im Privatfernsehen mit Werbung zu einer bestimmten Uhrzeit und keine Ahnung was, du musstest den ganzen Tag darauf warten, so, und jetzt, keine Ahnung was, so, wenn es jetzt nicht gerade eine krasse TNT oder Sky oder was auch immer was Produktion ist, dann so diese ganzen Netflix-Eigenproduktionen und Amazon-Eigenproduktionen, die kommen ja sofort raus. Also von jetzt auf gleich ist die ganze Staffel online und dann ballert man richtig durch. Dann sieht man irgendwie 3 Tage am Stück kein Tageslicht mehr und dann, ne, weißt du, was ich meine? Die Leute rasten aus. Ja. Ja, ja. Und das finde ich ist so, früher, wenn so eine Serie kam, die man richtig gefeiert hat, dann hat man auch es in Kauf genommen zu warten. Und jetzt finde ich ganz oft so, die Leute suchten es schnell durch, wissen, dass es eigentlich gut war, sind aber dann trotzdem enttäuscht, weil sie sich mehr erhofft haben, weil sie vielleicht gewartet haben. Ja, das ist wieder das System, ne? Das System hat sich so geändert, dass alles einfach sofort da ist. Was willst du haben? Es ist sofort da, egal. Du musst höchstens einen Tag warten bei einer Express, bei Amazon Prime, für eine Expresslieferung. Aber das ist auch nicht viel. Also, das ist schon Wahnsinn. Ja, ich habe mal, wenn wir jetzt gerade noch bei Thema Serien sind, ich kenne jetzt den Namen nicht. Vielleicht können uns das unsere Zuschauer mal mailen an ganzehrlich.podcast@gmail.com. Vielleicht weiß es einer von euch oder vielleicht weißt auch du das, Hassan. So eine Netflix-Serie, ich kenne den Namen jetzt nicht. Da geht es um so einen Typen, der ist, ich glaube, der stammt aus Indien oder so, lebt in New York. Und da geht, also ist sehr künstlerisch gemacht, ist so ein bisschen Drama, ist ein bisschen Comedy, so ein guter Mix aus allem irgendwie. Und der zieht dann wegen einer Liebe oder weil er irgendeine Liebe nicht hatte, wieder zieht er nach Italien, um dort Spaghetti irgendwie zu machen. Also der lernt dort Spaghetti zu machen und verliebt sich dort neu, merkt dann, dass das wieder doch nicht so läuft, geht wieder zurück nach New York und hin und her. Aber ist auch egal. Worauf ich hinaus wollte, war, die Serie, der Hauptdarsteller ist, glaube ich, auch Teil des Produzententeams und der sagt so, ey, wir machen erst wieder eine neue Staffel, wenn wir genug Stuff haben so oder meinen, dass es gut ist. Also die sind jetzt nicht so und sagen so, boah, geil, wir müssen jetzt die nächste Staffel raushauen, weil wir damit irgendwie gute Zahlen erreicht haben. Die sagen sich dann halt so, nee, wir checken jetzt erstmal, ob wir guten Content haben und machen dann eine neue Staffel. Und ich glaube, die ersten 2 Staffeln kamen in der Frequenz von 1,5 Jahren oder von 1 Jahr raus. Und jetzt die 3., da wartet man schon seit 2 Jahren drauf. Und die ist auch angekündigt, aber ohne Datum halt, ne? Mm. Das finde ich halt geil. Ja. Ja. Egal, genug dazu. Also ich kenne die Serie nicht. Ich gucke auch wenig Serien, muss ich sagen. Also es gibt, glaube ich, momentan gucke ich nur eine. Aber auf Netflix auch so überhaupt gar keiner. Ja. Was mir jetzt auch auffällt, ganz aktuell, passend für dich, Ramadan ist ja auch so eine Zeit, wo man, glaube ich, Geduld und Ausdauer braucht. Also so geht es mir in der christlichen Fastenzeit. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche auch Ausdauer so und Geduld, weil es ist dann auch auf viele Dinge, also ihr verzichtet ja auf Essen, glaube ich, tagsüber und Trinken, ne? Genau, also auf jegliche Nahrungsmittel quasi. Mhm. Von morgens bis abends. Bei uns ist es ja so, wir verzichten dann auch auf Dinge, die uns das Leben zum Beispiel bequemer machen. Und ich bin ja zum Beispiel den ganzen Monat über, also morgens wollte ich pünktlich bei der Arbeit erscheinen, aber ich bin dann halt, wenn ich jetzt nicht gerade, ja, ich fahre ja eigentlich dadurch, dass die Schule nicht weit weg ist, nie mit dem Auto. Deswegen bin ich jeden Tag nach der Schule in der Fastenzeit zu Fuß nach Hause gelaufen. Dank Corona nur 2 Wochen. aber ey, immerhin, der Wille zählt, ne? So, und das hat ja auch viel mit Geduld zu tun. So. Auf jeden Fall. Also auch in der muslimischen Fastenzeit ist es so, dass es gar nicht so sehr drauf ankommt. Natürlich auch zu hungern, in Anführungsstrichen, sondern es kommt vielmehr darauf an, dass man im Einklang mit sich selber ist, dass man geduldig ist, dass man Dinge wertschätzt, die man so anders gar nicht wahrnehmen kann. Oder das hat ja auch was mit Geduld würde. Zu tun. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Und auch Selbstdisziplin ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Du kannst ja, mit dem Auto zur Arbeit fahren, aber du verzichtest drauf, weil du weißt, dass es besser ist, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas zur Arbeit, zur Schule oder sonst irgendwo hinzugehen. Ja, ja. Definitiv. Ja. Nochmal zurück zum Blitzlicht. Du hattest ja gesagt gehabt, dass du, dass man auch darauf warten kann, dass man sich nicht zufrieden gibt mit der Rumkugel, die du hast oder nicht hast. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, was du gesagt Rumkugel, hast. Rumkugel, Eiskugel. Eiskugel? Warum habe ich mir hier Rumkugel aufgeschrieben? Ich habe gesagt, Eiskugel mit Schokolade oder mit Mozartkugelgeschmack. Ach, Mozartkugel Mozart. Ist ah, okay. Schokolade mit Marzipanfüllung. Dann habe ich Mozartkugel mit Rumkugel verwechselt oder mich verhört. Ist ja, auch egal. Ja. Auf jeden Fall, da wollte ich halt Überleitung machen zu meinem Blitzlicht, weil ich habe mir halt vorher schon Gedanken gemacht und ich habe mir gedacht, was fällt dir eigentlich als erstes ein, wenn du an das Wort, also bei dem Begriff Geduld. Aber wenn du schon vorher darüber nachgedacht hast, ist es ja kein Blitzlicht mehr. Nein, ich habe dieses Blitzlicht für mich selber erzeugt. Ach so, okay, sorry. Nein, alles gut. Nein, ich habe das selber erzeugt und gesagt, so Geduld, was fällt dir als erstes ein? Und die ersten Sachen, die mir eingefallen sind, wirklich Vertrauen, Ausdauer, und Dankbarkeit. Und jetzt komme ich nämlich... Zu Vertrauen, ganz kurz, zu Vertrauen würde eines meiner Zitate passen. Kannst ja mal gleich sagen, welches. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, alles gut. Sorry. die Überleitung, also die ich da eben noch quasi ziehen wollte, ist, du hast ja gesagt, man muss sich nicht mit der Mozartkugel, nicht mit der Mozartkugel zufrieden geben, sondern man kann halt auch einfach warten auf irgendwas, was man halt haben will. Aber... Jetzt kommt nämlich das kleine Aber. Man kann auch erstmal einfach damit zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja, klar. Und das gehört nämlich für mich auch. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Geduld. Also Geduld und Dankbarkeit sind so zwei Elemente, die sehr, sehr eng miteinander verflochten sind, meiner Meinung nach. Ja, kommt immer auf den jeweiligen Lebensbereich an, ne? Also ich würde sagen, im Alltag schon. In der Wirtschaft, nein. Ja, das ist aber wieder das System, ne? Es hat immer was mit Lebenswelten zu tun, ja, in denen man gerade so unterwegs ist. Ja. Ne? Aber zum Glück sind wir kein Wirtschaftspodcast. Ich glaube, da wäre ich nicht. Ich auch nicht. Ja, so ist das. Okay, wollen wir direkt rüber zu den Zitaten? Ja, können wir machen. Ich glaube, ich würde vorschlagen, wir machen das heute wieder so, dass wir wieder ein Zitat rauspicken. Und dann, weil wir heute wirklich gut in der Zeit sind, besprechen wir noch die anderen Zitate, wenn uns irgendein Zitat wichtig sein sollte. Okay, soll ich mir eins von dir aussuchen oder wer war jetzt an der Reihe? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn du willst, starte du. Also ich suche mir eins von dir aus. Ja, mach mal. Okay. Sag 1, 2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay, nein, und das Licht zeigt auf. Nummer. Kennst du die Referenz? Natürlich. Wer kennt eins, das nicht? 1, 2 oder 3. Also, wer das nicht kennt, bitte, der macht einmal auf Pause, googelt das, YouTube das und guckt sich das einmal an und dann kann er sich den Podcast wieder weiter anhören. Ja. Okay, welches wählst du? Ich wähle ich muss gerade mal gucken, welches das war. Ich bin gespannt. Ich bitte um Geduld bei den Zuhörern. Jetzt denken alle so, nein. Ich will Nummer 1, lies mal bitte vor. Nummer 1, interessant. Ja. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1, also Vers 1. Ist aus der Bibel. Ja. warum ich dieses Zitat, also diesen Teil aus der Bibel ausgesucht habe, ist, weil mich der letzte Teil besonders anspricht. Also, dass man nicht an etwas zweifelt, was man momentan nicht sieht. Also, was man nicht sieht. Vielleicht ist es auch so, dass wenn du geduldig bist und man wartet, also das habe ich jetzt in meinem Leben immer so erfahren und kann aus Erfahrung sagen, dass immer wenn ich geduldig bin, ich mit was noch Besserem belohnt worden bin, als wenn ich wirklich zu dem Zeitpunkt irgendeine B-Lösung mir gefunden hätte für mein Problem, was ich habe. Deswegen finde ich das. Ja, warte mal ganz kurz, ich merke, ich hoffe, das hört man nicht. Im Hintergrund bei mir läuft gerade der Drucker. Ich weiß nicht warum, aber es tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Genau. Und dass man quasi die Zuversicht, dass alles gut wird, dieses Vertrauen in vielleicht eine höhere Macht nicht verlieren sollte, dass das, was dann kommt, was man vielleicht in dem Moment nicht sieht oder auch später nicht sehen wird oder vielleicht auch im ganzen Leben nicht sehen wird, trotzdem das Gute für dich ist. Also es gibt so ein ganz berühmtes Beispiel. Du gehst zum Arzt, sagst, ich habe Kopfschmerzen, ich möchte meine Aspirin haben. Bitte verschreiben Sie mir die Aspirin oder Ibuprofen oder was auch immer. Ja. Und der Arzt gibt dir natürlich nicht sofort einfach so die Ibuprofen, verschreibt dir das nicht einfach so oder sonst irgendwas, sondern er guckt erstmal, was hast du denn? Vielleicht ist es ja auch so, dass du nicht Kopfschmerzen hast, sondern dass etwas Schlimmeres in deinem Kopf vor sich geht und du gar keine Aspirin oder Ibuprofen brauchst, sondern irgendeine andere Behandlung. Vielleicht im schlimmsten Fall hast du ja auch einen Tumor. Gott bewahre, aber kann ja auch sein. Also du kannst ja nicht sofort wissen, ich gehe zum Arzt, er ist der Professor, er ist der Brain quasi, er weiß, was los ist. Du gehst nicht zu ihm und sagst ihm dann, was du brauchst, weil dann bräuchtest du ja quasi den Arzt nicht, sondern du erklärst ihm dein Problem und wartest dann auf das Ergebnis oder wartest dann auf die auf das Rezept. Das ist aber mittlerweile ja auch so ein Ding, gerade was du sagst, so mit man geht ja zum Arzt, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du ja auch, man geht zum Arzt, weil er der Arzt ist und nicht, weil du weißt, was du brauchst. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Weil das ist mittlerweile ja auch sowas. Viele Leute nehmen eine Dienstleistung in Anspruch, erklären den Leuten aber eigentlich schon, wie es funktioniert und richtig ist. Ja, so warum gehst du dann noch zum Arzt? Ja, so weißt du, so das sind immer diese ganzen Leute, die dann ihre Symptome googeln und dann ihrem Hausarzt sagen, die haben irgendwie Krebs im letzten Stadium oder so. Nein, ich meine, es ist ja auch gut, dass man so ein bisschen sich vorab schlau macht. Aber wenn du schon zum Arzt gehst, dann sollst du dem Arzt nicht vorspielen, dass du selber der Arzt bist und ihm sagen, was er dir quasi verschreiben soll. Also ja, da ist dann auch so ein bisschen Vertrauen auch wichtig. Natürlich, man kann jetzt darüber diskutieren, inwiefern das Gesundheitssystem jetzt hilfreich, also gut ist quasi in Deutschland oder ob es kritisiert werden kann oder nicht, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also du gehst nicht zum Arzt und sagst, ich brauche jetzt Aspirin oder ich brauche jetzt Ibuprofen, weil ich Kopfschmerzen habe, sondern du gehst zum Arzt und sagst, ich habe das und das Problem und wartest dann einfach auf sein Ergebnis, auf seine, auf seine, wie sagt man, nicht auf das Rezept, sondern auf seinen Befund. Auf seine Diagnose. Befund, auf seine Diagnose und, das, und den Befund, genau. Ja. Also ich finde auch, also das Zitat hat ja auch so ein bisschen was mit, also ist ja viel so, im christlichen Glauben hofft man ja auf ein Leben nach dem Tod oder man glaubt auch daran. Man glaubt auch an die Wunder, die durch Gott geschehen. Und viele stellen ja das in Frage, was sie nicht sehen. So, und es ist auch eine Tugend, geduldig zu sein mit dem Glauben, würde ich behaupten wollen. Egal welchen Glauben. Da ist es egal, ob man Buddhist, Moslem oder sonst was ist. Ich glaube, dauernd klingelt mein Handy, sorry. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept, sorry, Mann. Hier klingelt, erst ruft mich Umut an und ich habe nicht abgenommen. Erstmal schöne Grüße an Umut. Und jetzt habe ich irgendeine Besprechung in Teams, obwohl die nicht meine Uhrzeit angegeben haben. Ich klicke das jetzt weg. Aber ich habe Angst, dass ich dich dann wegklicke. Ich weiß jetzt nicht, was du wegklicken willst, aber an dieser Stelle auch von mir einen schönen Gruß an Umut. Ich hoffe einfach, dass die Besprechung gleich weg ist. Weil wenn ich jetzt auf das X drücke, habe ich Angst, dass ich auch dich wegdrücke. Ja, egal, mach, sonst kannst du ja nochmal anrufen. Ist ja nicht so schlimm. Nee, wir lassen das jetzt so. Ich hoffe einfach, dass dieser Termin, diese Besprechung da bei Teams weggeht. Egal. Okay. Zurück zum Thema. Ey, das nervt mich ja alles gerade. Also Handys. Da, so viel zum Thema Geduld, ne? Die Leute, yeah. die schreiben dir auch noch, wenn du nicht dran gehst, ja? So von wegen, ey, warum bist du denn online, aber antwortest nicht? Wieso ist dein Handy an? Wieso atmest du, aber kannst nicht antworten? Schrecklich. So, genug aufgeregt? Nein, das war nicht aufgeregt. Aber zurück zum Thema. Geduld ist auch ganz wichtig, um an das nicht, also man zweifelt einfach nicht und wartet auf das, was da kommt. Man weiß, dass da auch was ist. Und das macht diese Geduld, glaube ich, aus, diese Hoffnung darauf, ne? So, oder auch einfach das Warten. Ist ja die große Geduld daran, ne? Ja, ich glaube, Geduld ist auch ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt bei zum Thema Erfolg. Ja, definitiv. Weil, ja, klar. Weil du musst auch geduldig sein, ne? Auch wenn du, keine Ahnung, studierst oder in der Schule bist. Du musst geduldig bleiben, dich an die Arbeit setzen und ausdauernd arbeiten. Ja, ja. Das ist definitiv. Nämlich auch so ein Punkt. Geduld, Dankbarkeit, Ausdauer, das ist so ein Zusammenspiel. Teilweise überlappen sich die Inhalte auch. Also haben ganz viele Schnittpunkte zueinander. Ja, ja. Definitiv. Also ich glaube auch, wer was erreichen will, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? So nach dem Motto, um in einer Sache gut zu werden. Natürlich hat man diverse Begabungen, vielleicht auch schon ist man prädestiniert für etwas, das besonders gut zu können oder hat auch einfach das im Blut so in seiner Natur, aber viele Dinge, die man machen will, da wird man ja auch nur gut drin, wenn man hart daran arbeitet, ne? Ich glaube nicht, dass jeder Fußballer, der Top-Fußballer ist, Top-Fußballer wäre, wenn er nicht beim Training erscheinen würde, ne? Ja, normal, das ist das Wichtigste. Also hinter jedem erfolgreichen Typen ist auch ein harter Kampf so oder erfolgreichen Menschen. Also da gehört einfach Disziplin zu, ne? Auf jeden Fall Disziplin. Ja. Am Ball bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Für diejenigen unter den Zuhörern, die noch eine Fußballkarriere starten wollen. Immer am Ball bleiben. Ja, ja, definitiv. Ja, soll ich mir ein Zitat von dir aussuchen? Ja, gerne. Du merkst wahrscheinlich schon. Okay. An zwei Zitaten, auf welchen Trip ich heute irgendwie gekommen bin. Ja, du bist am Fighten. Aber such dir gerne, du kannst dir auch gerne das andere aussuchen. Alles gut. Ich finde Zitat Nummer 1 ganz gut. Okay. Soll ich vorlesen? Yes. Okay. Ich lese mal auf Englisch vor. Don't pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. Von Bruce Lee. Ja, sehr cool. Ja. Also auf Deutsch nochmal, bete nicht für ein einfaches Leben, bete für die Stärke, ein schweres Leben zu ertragen. Ja. Ja. An dieser Stelle bitte ich dich einfach mal, nachdem ich Bruce Lee gesagt habe, dass du irgend so einen Ton reinschneidest, der so Wah! Macht. Du hast doch gerade den Ton gemacht, ich wusste ja gar nichts mehr reinschneiden. Ich weiß, ob der sich gut anhört, aber Bruce Lee, ich habe vielleicht noch so Kampfkindergeräusche, so Ja, genau. Machen wir. So, okay. Genug Scheiße gelabert. Das SCH-Wort kann ich rausschneiden. Ja. sehr gut. Nein, und zwar, ich habe das aus einem Grund gewählt. Also ich würde nicht sagen, dass man grundsätzlich ein schweres Leben hat, aber ich glaube, jedes Dasein, das man hat, verbessert sich oder sollte sich verbessern durch unsere Entwicklung. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man verschiedene Lebensstufen hat, würde ich behaupten wollen, dass es auch in unserer Natur liegt, höhere Stufen zu erreichen, Daseinsstufen vielleicht oder Daseinsformen oder was auch immer zu erreichen. Und dann ist rückblickend natürlich immer die jeweilige Phase, in der man sich befindet, um in die nächste Phase zu bekommen, schwierig. Deswegen würde ich sagen, schweres Leben. Wenn man rückblickend, kann man immer sagen, dass irgendwas schwer wäre. Natürlich gibt es auch Leute mit schlimmen Schicksalen, die haben auch ein schweres Leben. Und auch da ist es einfach die Geduld, da versuchen rauszukommen oder eben die nächste Stufe zu erreichen. Und dafür braucht man einfach Kraft. Ja, auf jeden Fall. Und dann sollte man nicht dafür beten, dass alles gut ist und dass einem alles so irgendwie in den Schoß fällt, ne? Sondern wirklich gucken, also was bringt es mir, wenn alles super gut wäre, aber ich habe mir dabei daran auch nichts verdient, ne? So, und ich glaube auch, der Nachteil ist, wenn man sich ein gutes Leben wünscht und es dann sofort hat, dann weiß man das auch nicht zu schätzen. Ja, ganz ehrlich, ich hab gerade, während du das erklärt hast, die ganze Zeit an Super Mario gedacht. Ernsthaft? Weißt du, woran ich gedacht habe? Weil das passt perfekt. Ich habe nämlich 2, 3 Spiele gespielt in meiner Kindheit. Erstmal auf dem ganz alten Nintendo. Das Spiel hieß, glaube ich, Kung Fu. Ich habe die ganze Zeit an Kung Fu auf Nintendo gedacht bei dem Zitat. Und gleichzeitig habe ich noch an C64. Kennst du noch C64er? Ja. Ja, und da gab es so ein Spiel, das hieß Bruce Lee. Und das habe ich halt auch in meiner Kindheit mal gespielt. Aber so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Aber ich hatte das Anfang der 90er mal als kleiner Bub spielen können. Ist auch egal. Aber wenn man ein einfaches Leben hat, dann, ja. Aber das ist genau, ja. Also dann wenn schätzt man das nicht. Ja, und vor allen Dingen macht es doch erst dann Spaß, wenn du auch etwas Schwieriges oder Probleme meisterst. Und auch gut meisterst. Das ist doch genauso wie bei den Spielen. Also nehmen wir mal Super Mario oder eines Spiele, die du würdest es nicht spielen, wenn du einfach nur durchlaufen könntest. Ja, du denkst doch nicht, boah, das ist jetzt so schwer. Bitte, also ich wünschte, es wäre einfacher, sondern denkst du, boah, es ist zwar schwer, aber ich wünschte, ich könnte den Trick oder ich hätte die Tastenkombination drauf, um dieses Problem jetzt zu lösen. Ne? Boah, wobei, ich habe bei Super Mario keine Geduld. Ich ertappe mich gerade dabei. Ich spiele das noch manchmal auf meinem Raspberry Pi, habe ich da so ein paar Tricks drauf, um alte Spiele zu zocken. Ich spiele manchmal Super Mario World. Und wenn ich dort verliere, ne, dann mache ich das Ding direkt aus und spiele erst 2 Wochen später nochmal. Okay, also, aber okay, du hast ja dann die Geduld, doch trotzdem weiterzuspielen. Ne? Also du gibst ja nicht auf, irgendwie. Du sagst ja nicht so... Ne, ich spiele das nie wieder, sondern du sagst, okay, es klappt gerade momentan nicht. Vielleicht brauche ich ein bisschen Abstand, brauche andere Ideen, wie ich das Spiel meistern kann oder andere Tricks oder andere Wege. Ich kenne das Spiel jetzt nicht, was du da genannt hast. Aber das ist halt, Mario die Geduld, die du dann auch erbringen musst. Ne? Die Geduld, am Ball zu bleiben, neue Dinge auszuprobieren, das Problem irgendwie zu lösen. Und ganz ehrlich, machen wir mal einen Überschlag zum allgemeinen Leben, zu unserer Lebensart. Eigentlich ist das Leben auf dieser Welt nichts anderes als ein Spiel. Du musst gucken, dass du die Probleme gut löst, dass du dich uplevelst und die Zwischenendgegner quasi immer meisterst. Ob es jetzt Schule ist, Kuhvermerk, Gymnasium, Abitur, Universität, später bei der Arbeit, wo du dann immer wieder irgendwelche Probleme hast und die du dann lösen musst, egal in welcher Form. Es ist eigentlich oder auch im Zwischenmenschlichen, ne? Ja. Hoffnungen auf Akzeptanz oder wenn man jemanden kennenlernt, dass man dann Hoffnung hat auf ein Date oder was auch immer. Also man hat immer so, wobei diese Hoffnung auf ein Date oder so, das ist eher die innere Angst, abgewiesen zu werden. Weißt du, diese Akzeptanz ist immer so Endboss-Level, so weißt du, so dass man dann das Gefühl hat, so. Ja, gut, ich will es auch gar nicht weiter ausrollen. Aber auch da hat man diese Hürden zu überwinden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also in jederlei Hinsicht, in allen Bereichen des Lebens ist es so. Und ich glaube, da ist wirklich Geduld und Ausdauer sehr wichtig. Und noch wichtiger ist, dass man sich quasi, dass man sich nicht geschlagen gibt, ne? Auch wenn man verliert. Oder in dem Moment nicht genug Kraft hat, um das Problem zu meistern und um das Problem zu lösen, dass man nicht sagt, okay, ich wünschte, ich hätte jetzt ein anderes Problem oder ein Problem, das leichter ist, sondern dass man sagt, genauso wie Bruce Lee ja empfiehlt, dass man sagt, bete nicht dafür, dass du quasi ein einfaches Problem hast, sondern bete dafür, dass du mehr Kraft hast, um schwierige Probleme zu lösen, um Schwierigkeiten zu meistern und die hinter dich zu bringen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt kein tolleres Gefühl beim Lösen von Problemen oder im Alltag allgemein, als wenn man dieses Gefühl hat, ja Mann, ich habe es geschafft. So, es war schwer, ich habe durchgezogen, es hat auch an meinen Nerven gezogen, ich habe auch vielleicht graue Haare bekommen, aber ich habe es geschafft. Zum Beispiel Hashtag Referendariat. Ja, also ich würde auch... Im Nachhinein war es toll. Ja, ich würde glaube ich auch behaupten, dass das... Also gerade schwere Sachen zu überstehen und daraus gestärkt hervorzugehen, ist der Schlüssel der Geduld. Ja. Oder Geduld zu erlangen. Weil ich glaube, wenn du diese Kraft hast, dann hast du auch die Kraft, andere Sachen zu bestehen oder auch darauf zu warten. Ne? Das war echt ein toller Satz. Kannst du den nochmal wiederholen, damit die Zuhörer sich das nochmal aufschreiben können? Ich weiß nur nicht, ob ich es nochmal hinkriege. Nein, und zwar... ein schweres Leben zu ertragen. Und die Kraft, die daraus hervorgeht, ist der Schlüssel, Geduld zu erlangen. Ja. Ja. Unterschreibe ich. Cool. Auf jeden Fall. Und damit hast du jetzt eine Waschmaschine gekauft. Nein, gerne. Schlechter Witz. Kein Problem. Ich vertick die dann doppelt so teuer weiter. Bei Kleinanzeigen. Genau. Aber das sind jetzt auch wieder Insider, nur zwischen uns. Ja, ne? Egal. Das können wir irgendwann noch mal ein bisschen ausrollen. Ja. Ja, ich würde vorschlagen, angesichts der Zeit, wir haben jetzt noch, wir haben erst eine halbe Stunde. Ich würde jetzt nicht auf eine Stunde kommen wollen, aber vielleicht schaffen wir noch mal auf 40 Minuten oder so. Wenn du magst, würde ich noch vorschlagen, dass wir noch jeder ein Zitat selber von uns selbst aussuchen. Ja, fang mal an. Ich guck mal, ob ich gleich noch meins irgendwie, ob ich noch eins einbringen möchte. Okay, ich finde mein zweites noch ganz gut. Und zwar, mögest du dir die Zeit nehmen, die stillen Wunder zu feiern, die in der lauten Welt keine Bewunderer haben. Ist ein irischer Segensspruch, auch wieder voll religiös hier angetatscht, aber ich fand das ganz gut. Okay, ich versuche das mal zu verstehen oder versuche das mal zu erläutern, Guido, für dich. Ja, also ich würde jetzt einfach mal für mich Zeit nehmen, Geduld haben, auch mal so im Detail vielleicht so die kleinen Dinge zu sehen, das hat ja auch was mit Geduld zu tun, die kleinen leisen Dinge zu sehen und zu feiern, sich daran zu erfreuen, die in der lauten Welt keine Bewunderer haben. Die laute Welt sind wir, unser System, in dem wir uns befinden. Und da ist alles laut, schnelllebig, immer neu, immer besser, wird alles angepriesen irgendwie. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Werbung preist ja richtig viel an und dann willst du das haben, Selbst wenn du irgendwie ein schönes, altes Gazelle-Fahrrad im Keller stehen hast, ja, was wunderschön ist, ja, wunderschön, dann denkst du dir aber... Sprichst du gerade von meinem Fahrrad? Von meinem und deinem. Du hast ja ein paar mehr im Keller stehen. Alles gut. Hashtag eBay Kleinanzeigen. Nee, aber und zwar einfach so, man hat ganz oft vielleicht Dinge, die man schon ganz gut findet, aber weil andere wieder was anpreisen, so von wegen, oh hier, geil. Zum Beispiel hast du vielleicht die Fähigkeit, super gut kochen zu können und alle sagen, oh, du brauchst einen Thermomix, ne? So, und dann fühlst du dich damit, dann gibst du dich damit nicht mehr zufrieden, dass du keinen Thermomix hast, sondern du brauchst ihn jetzt auch. Und dann kannst du es nicht mehr abwarten und willst ihn haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Deswegen, Fall. Einfach so in dieser lauten Zeit einfach mal auch die leisen Dinge sehen. Die Dinge, die nicht offensichtlich sind und sich daran erfreuen. Weil es auch Dinge sind, gerade jetzt, wenn man mal überlegt, ich denke, natürlich freue ich mich, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, aber jetzt nach dieser langen Zeit des Kontaktverbots würde ich das auch wieder mega zu schätzen wissen, wenn ich zum Beispiel mit dir oder mit Freunden, anderen Freunden irgendwie Kaffee trinken gehen kann, in der Schule sitzen kann. Selbst die Arbeit weiß ich voll zu schätzen. Auf mittlerweile. Jeden Fall, ja. Also ich denke mir so, boah, geil, ich sehne mich schon an den Tag, dass ich wieder normal vor einer Klasse stehe und Unterricht mache. Also es wäre wunderschön. Vorher hat man sich darüber geärgert und jetzt denkt man so, boah, wie schön wäre das. Ne? Und das sind so diese kleinen Sachen im Alltag, die man schätzen muss. Ja, ich mache nochmal ein kleines Flashback. Wir haben ja auch gesagt, dass man, wenn man sich Wissen aneignet, etwas versteht, zu understand, oder im Türkischen hatte ich ja gesagt gehabt, anlamak, das hat ja auch viel mit stehen, anhalten, geduldig sein, einmal sich umzugucken zu tun. Hieß das nicht anla, irgendwie der Moment oder so? An heißt der Moment. An, ja. Genau, ja. An heißt der Moment. Und ich merke gerade wo du das erklärt hast, das passt wieder sehr gut, weil Geduld, wenn man, also diese Momente, wo man sich die Zeit wirklich wieder nimmt, um im Stillen zu feiern und in der lauten Welt kleine und andere Dinge zu bewundern, das ist ja eigentlich, das passt auch sehr gut wieder, weil Geduld ist vielleicht wieder die Chance, seinen Blick auf andere Sachen zu richten und diese zu erkennen. Mhm. Ja, und vielleicht ist es dann auch ein Zeichen, du, hör mal zu, das Schicksal möchte gerade, dass es so ist, dass du nicht das sofort kriegst, was du haben willst, was auch immer das sein mag, die Rumkugel oder die Mozartkugel, sondern dass du mal auch dass du mal dein Auge wirfst auf den Schokocroissant beim Bäcker. Ne, und vielleicht dadurch was Neues kennenlernst, vielleicht was dir viel mehr schmeckt oder viel mehr gefällt. Ja. Und das habe ich mir hier gerade sogar aufgeschrieben. Geduldig sein zu müssen, ist da eine Chance, seinen Blick auf andere Sachen zu richten. Und das hast du eben gerade auch nochmal gesagt, man weiß erst etwas zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Ja, ja. Das ist und deswegen, so. Ich glaube, dann kann man auch sagen, ey, ich kann auch mal auf etwas warten, weil das, was ich schon habe, eigentlich verdammt gut ist. Ja, oder wenn du es dann wieder hast, dass du es dann noch fester umklammerst und nicht mehr loslässt, ja, quasi. Ja. Oh, ich, also übernachte ich in die Zukunft in der Schule. Ja, wollen jetzt mal nicht übertreiben. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch eins von mir einbringen möchte oder ob das jetzt noch sinnvoll ist. Jetzt brauchen die Zuhörer wieder Geduld. Ja. Geduldstraining. Ja. Also eine stille Minute ist auch immer ganz. Ganz ehrlich, ja, aber also ich kann die zweimal vorlesen, aber eigentlich ist es nur eine Wiederholung von dem, was wir schon besprochen haben. Ich lese es aber trotzdem einfach mal vor und wenn du willst, kannst du noch ergänzen. Sehr gerne. Also ja. Ich hatte noch ein zweites Zitat von Bruce Lee. Oh ja! Geduld ist. Geduld ist nicht passiv zu werden. War das, warte mal kurz, war das gerade eine Katze? Ja, genau, die Nachbarskatze war das. Ja. Geduld ist nicht. Geduld ist. Also ich lese nochmal vor. Geduld ist nicht passiv zu bewerten. Im Gegenteil, sie ist konzentrierte Stärke. Und mein drittes Zitat war... Warte. Ja, lach dich aus, Guido. Komm, lach dich aus. Okay, die Katze. Okay, ich höre jetzt auf. Nein, du kannst gerne lachen, kein Problem. Nein, ich habe dir aber zugehört. Nein, ich hab, ist doch nicht schlimm. Lach ruhig, alles gut. Lies mal weiter vor. Okay, das dritte Zitat war... Zeit bringt Rat... Erwarte es in Geduld, man muss den Augenblick auch was vertrauen. Von Friedrich Schiller. Eigentlich hätte ich gedacht, dass du das aussuchst. Na, ich fand, das erste war schon schöner. Ja. Obwohl es von Bruce Lee war. Mein Lieblingszitat von Bruce Lee ist übrigens anderes. Ja. Welches denn? Be water, my friend. Kennst du das? Nein, aber ist aus irgendeinem Film, ne? Ich glaube, es ist eine Reportage. Ich meine, er sagt das in der Reportage, vielleicht auch in einem Film. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall habe ich wieder Bock, seine Filme zu gucken. Mache ich jetzt demnächst auch mal wieder. Auf jeden Fall bei dem Chiller-Zitat, das Ende, man muss dem Augenblick auch was vertrauen. Ja. Also man muss darauf vertrauen, so im Augenblick, dass diese Zeit geht auch vorbei, diese Zeit des Wartens. Ne? Ich glaube, Ungeduld ist auch das Nicht-Vertrauen, dass eine Sache nicht so kommt. Weißt du, du willst es sofort haben, weil du Angst hast, dass es jemand anderes dir wieder wegnimmt. Ja, auch dieses Vertrauen, dass letztlich alles wieder gut wird, ne? Egal was ist, letztendlich wird alles wieder gut. Ja, ja, wie die ganzen Spinner jetzt hier in Corona, ne? Also jetzt muss ich nochmal raushauen. Geschäfte haben wieder auf, statt einfach mal zu warten, dass man vernünftig shoppen gehen kann. Nein, alle gehen in die Stadt, müssen noch da. Und am allerschlimmsten, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber diese ganze Lockdown-Geschichte macht man ja größtenteils für die Immunschwachen und das sind hauptsächlich ältere Menschen, ne? Und ich sehe auf der Straße, wenn ich spazieren gehe, nur alte Leute. Also nur. Tut mir leid, aber da muss ich auch sagen, und das Allerschlimmste ist jetzt no hate, ne? Aber die bleiben auch in Rudeln stehen mit ihren E-Bikes und dann stehen die da mit 5 Leuten und unterhalten sich mitten auf dem Gehweg und dann denke ich mir immer so, Leute, sollen wir das rausschneiden? Nee, wir lassen das drin. Aber jetzt mal einfach mal, unser Ziel ist ja auch mal, den Blick zu ändern. Vielleicht waren die 5 Leute an der Ampel auch aus einem Haushalt, Guido. Ja klar, 5 alte Menschen aber, an einer Ampel. Aber kann doch sein. Nee, die standen ja mitten auf dem Gehweg und nicht an der Ampel. Das war irgendwo im Park oder so. Vielleicht kommen die alle zusammen aus dem gleichen Altenheim. Ja, das kann ja auch sein. Nein, du hast ja recht. Nein, du hast. Vielleicht muss ja. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich finde es ja auch nicht schlimm, weil man kann nicht alle retten und B, ich kann es denen auch nicht. Das war gerade hart. Du meinst also, sie sollen einfach sterben, ist egal oder wie? Nein. Ich bin eh schon alt. Nein, ich meine, man kann nicht alle retten, man kann nicht jeden überzeugen. So, weißt du, was ich meine? Das ist wie in der Schule. Okay. Also. Ich dachte so, ja, egal, man kann eh nicht alle retten. Irgendwann sterben wir eh alle, sollen nicht retten. Die alten Leute, ist egal. Nein, ich meine schon, man kann nicht alle retten. Also man kann mit der Vernunft einfach nicht alle erreichen. Und genau so ist es in der Schule. Du kannst nicht von jedem Kind erwarten, dass du es erreichst. So, und dann gibt es halt auch ein paar Spezies, die dann entgegen irgendwelcher Empfehlungen oder Vorschriften handeln. Ist dann halt so, ne? Ja. Aber deine Interpretation gerade war auch ganz cool. Aber das kam so, man kann halt nicht alle retten, ne? Ist okay. Nein. Ich wünsche auch wirklich jedem, egal ob die sich dran halten oder nicht, ich wünsche jedem vom Herzen, dass er gesund bleibt, überlebt und ganz alt wird und eines natürlichen Todes stirbt. Damit du schnell wieder Kaffee trinken kannst mit deinen Freunden, ne? Nee, ach, da geht es mir nicht um schnell, aber ich hoffe einfach, dass alle gesund sind und dass keinem was Schlimmes passiert. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich mich daran erfreuen würde? Um Gottes Willen. Nee, das natürlich, das wünschen wir. Da schließe ich mich dir an und das wünschen wir natürlich allen. Sowohl unseren Zuhörern als auch allen Menschen auf der Welt. Bleibt gesund, Leute, passt auf euch auf. Und kleine Fußnote jetzt noch: Guido hat wieder das Thema Corona aufgemacht. Ich war es nicht. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, das Thema wird uns noch begleiten. Ja, ist ja okay. Also ich glaube auch, es wird, lassen wir das Thema. Ich wollte schon anfangen mit Normalität und wie das alles wird. Und nein, da machen wir jetzt kein Fass auf. Wollen wir die Folge abschließen mit einem, was habe ich heute gelernt? Ja, erzähl. Ich dachte, du fängst an. Ach so, ich kann auch anfangen. Also ich habe heute gelernt, dass wirklich, also das habe ich mir jetzt nochmal als neues Fazit für mich rausgezogen, weil das war echt toll, wie du das auch erklärt hast. Ich habe mir aus dieser Folge rausgezogen, dass Geduld wirklich eine neue Chance ist, also Situationen, in denen ich Geduld haben muss oder darf, wie man es auch nennen will, für mich eine neue Chance sein kann, Blicke auf andere Sachen zu richten und schönere Sachen, bessere Sachen zu entdecken. Mhm. Ja. Was hast du denn heute gelernt? Also quasi die leisen Dinge in einer lauten Gesellschaft zu entdecken. Ja. Die durchaus auch schön sein können. Ja, ja. Ja. Ich glaube auch, laute Welt ist einfach auch so ein Überangebot, ne? Also wir haben ein Überangebot an Sachen, die uns jeder anpreist, die alle gut sein sollen, die übertönen sich alle, weil jeder will noch besser sein, um sich anzubieten. Und dann strebt man auch Sachen an, wo man sich sagt, so, ey, es gibt aber noch andere Dinge, die auch gut sind. Aber das ist auch genau das, was wir jetzt schon 100-mal gesagt haben. Entschuldigung. Alles gut. Was hast du denn heute gelernt, Guido? Ich hätte heute eher so einen ganz ehrlichen Moment an unsere Zuhörer. Ja. Und zwar ganz ehrlich, ähnlich wie bei dir, ganz ehrlich, schätzt doch mal das, was ihr habt. Ihr braucht natürlich Geduld, um Dinge zu erreichen, Dinge zu bekommen. Aber besinnt euch doch auch mal einen Moment lang auf das, was ihr schon in eurem Besitz habt oder was euch umgibt. Und dann merkt man ganz oft, dass die Zeit, die man verlebt, sage ich mal, um etwas zu erreichen, doch ganz angenehm ist. Und man kann sich da dann auch in Geduld, sage ich mal, in Wiegen, Wogen, keine Ahnung, also in Geduld leben, weil die Zeit ja doch an sich auch sehr erträglich ist. Weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Bist du noch dran? Ich bin noch dran. Ich möchte jetzt einfach mal abschließen, weil so viel möchte ich auch gar nicht mehr hinzufügen. Ja. Ganz ehrlich, seid geduldig. Seid zufrieden, seid geduldig, versucht positiv zu denken, genießt das, was ihr habt und lasst euer Iftar gleich beim Fastenbrechen es euch schmecken, beim Iftar quasi. Und auch bei allem anderen, was ihr habt, genießt es einfach. Seid dankbar. Und wenn es etwas mal nicht sofort klappt, dann seid geduldig. Und noch eine wirklich große Bitte von mir an euch. Lasst euch nicht immer alles vorkauen. Das System und die Gesellschaft möchte immer, dass alles sofort klappt, alles sofort da ist und das Problem sofort gelöst wird. Nein, muss es gar nicht. Manche Probleme sind manchmal auch dafür da, dass man sich in Geduld übt. Und das Geduldigsein gehört einfach auch dazu, dass man erfolgreich aus einem Problem herausgehen kann. Ja. Ich finde auch, wenn man keine Problemlösungsstrategien entwickelt, dann verliert man auch Kreativität. Ja. Ja. Weil immer gibt es irgendwie, man merkt das auch in der Schule immer, ne? Wenn Kinder ein Problem haben, statt einfach mal Fehler zu machen oder es zu wagen, irgendwie einen Lösungsansatz zu entwickeln, melden die sich lieber. Oh, wie geht das? Ich kann das nicht, bla bla bla. Ich habe das nicht verstanden. Ja, genau. Und anstatt einfach mal selber zu probieren, einen kreativen Ansatz zu verfolgen, und das will ja auch unsere Gesellschaft so ein bisschen, ne? Es will, dass wir diese Kreativität verlieren. Und im Umkehrschluss, ganz ehrlich, jetzt kommt wieder Verschwörungstheorie, Level, keine Ahnung was, ich glaube auch, dass das so ein bisschen gewollt ist, damit man auch weniger hinterfragt, damit man den ganzen Bums hier einfach mal so mitmacht, wie es läuft. Okay, ja. Nein, das ist jetzt voll übertrieben, aber dadurch hinterfragt man weniger. Es ist einfach so. Also, ja. Ich habe nicht ganz verstanden, was hinterfragt man weniger? Ja, so Dinge, wie sie sind. Weißt du, man kann immer alles sofort haben und so, aber man hinterfragt nicht seine Situation. Ja. So, indem man dann anfängt zu sagen, ey, brauche ich das überhaupt? Genau, aber das sollte man ja tun. Man sollte hinterfragen. Ja. Ja, okay, dann habe ich es richtig verstanden. Okay, liebe Zuhörer, ich würde mich jetzt verabschieden, wenn das für dich okay ist, Guido. Für mich ist das okay. Super. Ich freue mich, dass ihr nochmal bis zum Ende durchgehalten habt. Diesmal nicht eine Stunde, sondern ich glaube knapp 40 oder 45 Minuten. Ja. Ich hoffe, ihr habt wieder neue Erkenntnisse gewonnen. Kritik oder Anmerkung könnt ihr uns gerne senden unter folgender E-Mail-Adresse. Guido wiederholt die gerade. ganzehrlich.podcast@gmail.com. Genau. Und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt, ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Ja, ich wünsche auch noch allen weiterhin beste Gesundheit. Und allen muslimischen Zuhörern natürlich auch ein gesegnetes, besinnliches Ramadan oder Ramadan-Zeit. Kann man das sagen? Geht beides. Okay. Wir bedanken uns ganz herzlich. Ja. Und, also, bis zum nächsten Mal zu eurem Podcast. Ciao, ciao. Ja, ciao.